aus eurem Leben aus. Ich hab's probiert, doch ich muss jetzt heraus. Ich wünschte, hier sehe anders aus. Ich hab es probiert, doch ich muss jetzt heraus. Ich wünschte, hier sehe anders aus.